TKKG. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus zum Dreh. Zusammen sind wir TKKG. So, und den hier hin? Und den... Hier. Sieht doch schon ganz gut aus. Oder was meinst du, Oscar? Ja, das finde ich auch. Und jetzt noch die Kiste dort drüben hin und dann haben wir's. Es war an einem sonnigen Donnerstagvormittag, als Gabi Glockner auf ihre Freunde Tim, Karl und Willi, genannt Klößchen, wartete. Treffpunkt war der alte Schuppen im Garten der Glockners. Hier hatten TKKG, wie die vier Kinder ihren Detektivclub nannten, ihr Hauptquartier. An Gabis Seite, wie immer, wenn keine Schule war, ihr Cockerspaniel Oscar. Geschafft! Ja, ist ja gut, Oscar. Die anderen kommen bestimmt bald. Ja, versprochen. Siehst du? Parole? TKKG. Da seid ihr endlich. Guten Morgen. Morgen, Gabi. Hallo, Oscar. Ja, ist ja gut. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Was ist eigentlich eine Parole? Das haben wir gar nicht besprochen. Dir auch einen guten Morgen, Klößchen. Oh, Entschuldigung. Morgen, Gabi. Hi, Oscar. Eine Parole ist ein Kennwort. Damit sagt man, dass man zu einer geheimen Truppe gehört. Und wer die Parole nicht kennt, wird nicht hereingelassen. Ach so, verstehe. Klingt, als hätte Karl sich das Wort ausgedacht. Wo ist der überhaupt? Der kommt bestimmt gleich. Und? Was machen wir heute? Es ist Feiertag, keine Schule. Morgen auch nicht. Das müssen wir ausnutzen. Vielleicht ins Freibad? Gute Idee. Bei dem Wetter. Oh, die Tour mit dem Rad vom Internat bis hierher war die Hölle. Ich zerfließe schon. Nicht nur du. Schau mal, deine Hose. Oh. Klößchen schaute auf seine hellen Sommershorts hinunter. In Höhe der linken Hosentasche war ein großer brauner Fleck zu sehen. Oh, oh Mist. Das war mein Notvorrat. Schokolade steckt man ja auch nicht ohne Papier in die Hosentasche. Mit Papier auch nicht. Nein. Menno, gibt es hier irgendwo einen Lappen? Ja, klar. Hier. Danke. Zum Glück haben wir unsere Schwimmsachen mitgenommen. Dann kannst du direkt die Badehose anziehen. Nee, das mache ich erst im Schwimmbad. Passt schon. Ah, da ist er ja. Parole? TKKG. Guten Morgen, Herr Vierstein. Morgen. Hi, Karl. Hallo. Entschuldigung, Leute, aber ich kann nicht lange bleiben. Meine Eltern wollen heute Mittag mit mir essen gehen, in den Lilienhof. Oh, schick. Der hat sogar einen Stern, glaube ich. Da waren meine Eltern auch schon ein paar Mal. Ist das dieser piekfeine Laden an der Lilienchaussee? Ja, genau. Soll ziemlich lecker da sein. Und ziemlich teuer. Das stimmt allerdings. Wir haben überlegt, ins Freibad zu gehen. Komm doch einfach nach. Ach, Schwimmen wäre toll. Ich setze mich, sobald wir fertig sind, aufs Rad. Wird aber bestimmt 15 Uhr. Ach, mach doch nichts. Wir warten. Klar. Mhm. In Ordnung. Dann bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Ciao. Dann können wir doch los, oder? Eigentlich schon. Ich muss nur noch schnell meine Badesachen holen. Gibt's eigentlich was Neues, Aufregendes, an dem dein Vater gerade arbeitet? Oh ja, Gabi. Erzähl mal. Tja, also... Gabis Vater war Kriminalkommissar. Und die TKKG-Freunde fanden diesen Beruf äußerst spannend. Du darfst nicht drüber sprechen, stimmt's? Ich darf keine Einzelheiten verraten. Einzelheiten wollen wir auch gar nicht hören. Naja, eigentlich doch. Oh, Klößchen! Ihr habt doch bestimmt von den Einbrüchen am vergangenen Wochenende gehört. Na klar. Mhm. 3 Einbrüche am Freitag, 3 am Samstag. Alle im Villenviertel. Und immer zwischen 8 und 11 Uhr abends. Stand ja groß in der Zeitung. Und im Radio haben sie auch darüber berichtet. Aber dann wisst ihr ja schon alles. Überhaupt nicht. Vor allem wissen wir nicht, wer es war. Stimmt. Tja, das wissen mein Vater und seine Kollegen leider auch nicht. Noch nicht. Na, dann drücken wir der Polizei doch einfach mal die Daumen. Und gehen endlich schwimmen. Bevor der Rest von Klößchen auch noch zerfließt. Oh, zu spät. Ist bereits passiert. Oh. Während Tim, Klößchen und Gabi sich mit ihren Fahrrädern auf den Weg zum Freibad machten, betrat Karl mit seinen Eltern den Lilienhof. Es war ein sehr exklusives Restaurant, das Herrn und Frau Vierstein schon häufig empfohlen worden war und das sie heute am Feiertag endlich einmal ausprobieren wollten. So. Das ist aber sehr schön hier. Mhm. Da wurde uns wirklich nicht zu viel versprochen. Ja, sieht nett aus. Jetzt muss nur noch das Essen schmecken. Mhm. Einen schönen guten Tag, die Herrschaft. Guten Tag. Hatten Sie reserviert? Das hatten wir in der Tat. Einen Tisch für drei Personen auf den Namen Vierstein. Vierstein. Ah ja, ich habe sie gefunden. Professor Vierstein. Richtig. Natürlich. Dreimal das Vier-Gänge-Menü. Eine sehr gute Wahl, wenn mir die Herrschaften bitte folgen würden. Ich habe einen Tisch am Fenster für Sie vorbereitet. Sehr gerne. Elisabeth, Karl, kommt ihr? Natürlich. Oh nein. Mit vier Gängen wird das ja nie was bis 15 Uhr. Was sagst du, Junge? Nichts. Ich muss noch mal eben auf die Toilette. Bin gleich wieder da. Aber beeil dich bitte. Weißt du denn, wo die Örtlichkeiten sind? Am Eingang stand ein Schild. Geht ganz schnell. Elisabeth? Ich komme! Da wären wir. Oh. Ist der Tisch recht? Eigentlich musste Karl gar nicht auf die Toilette. Er wollte seinen Freunden nur schnell per Handy mitteilen, dass er wahrscheinlich etwas später als verabredet ins Schwimmbad kommen würde. Und dass sie auf ihn warten sollten. Ein Vier-Gänge-Menü. Das konnte dauern. Kein Empfang, Mist. Ich muss nach draußen. Neben den Toiletten befand sich eine weitere Tür, die der Lage nach auf einen Hof führte. Nur für Personal stand auf einem Schild. Allerdings stand die Tür ein Stück weit offen. Das könnt ihr vergessen. Eine kurze SMS wird bestimmt erlaubt sein. Dabei bleibt es. So. Ihr könnt den Hals einfach nicht vollkriegen. Und hier habe ich auch Empfang. Das war schon immer. Auf dem kleinen Innenhof machten die Kellner und das Küchenpersonal anscheinend immer Pause. Zwischen zwei Plastikstühlen stand ein ziemlich voller Aschenbecher. Dahinter drei große Mülltonnen. Und abschicken. Was wollt ihr denn machen, ne? Zur Polizei gehen? Ha, wohl kaum. Was ist denn da los? Drei Männer stritten hinter der Hausecke. Dort befanden sich die Kühlräume des Restaurants. Schön vorsichtig, ja? Das ist gefährlich, was du da machst. Oh ja, sogar sehr gefährlich. Wollt ihr mir drohen? Nur zu, dann gehe ich nämlich zur Polizei. Was haltet ihr davon? Ach was. Karl ging einen Schritt näher an die Hausecke heran. Das sah ihm eigentlich gar nicht ähnlich. Er war eher der vorsichtige Typ. Aber irgendetwas in ihm hatte Alarm geschlagen. Ach ja? Was würdest du denn davon halten, wenn wir deinem feinen Chef hier von deiner Vergangenheit erzählen? Ja. Das würde dir nicht. Er fände es bestimmt äußerst interessant, dass sein Oberkellner früher mal ein schwerer Junge war. Aber das... Dann wärst du deinen Job nämlich ruckzuck los. Oh ja, sozusagen im Handumdrehen. Das könnt ihr nicht machen. Oh doch, das können wir. Ja, du würdest uns ja auch bei der Polente verpfeifen. Richtig. Obwohl du dir damit keinen Gefallen tun würdest. Genau. Dann käme nämlich alles raus, was du mal gesessen hast. Genau. Und die Sache mit deinem Empfehlungsschreiben. Schon vergessen, wer dir das besorgt hat. Was war das? Oh nein, warum denn gerade jetzt? Ich hab nichts gehört. Ich muss mich verstecken. Ich auch nicht. Die Mülltonnen. Sehr gut. Ein Handy oder sowas. Okay, dann mach sie. Das mach ich auch. Und jetzt ganz ruhig, Karl. Und wenn uns einer belauscht hat, wird er mich kennenlernen, das sag ich dir. Der hört mal wieder die Flöhe. Karl klopfte das Herz bis zum Hals, als der eine der Männer um die Hausecke kam und sich suchend in dem Innenhof umsah. Er wagte nicht, zwischen den Mülltonnen hindurchzuspähen, aus Angst entdeckt zu werden. Hoffentlich schickten ihm seine Freunde keine zweite Antwort auf seine verschickte SMS. Und? Wo ist dein Spion? Nicht da. Wahrscheinlich hat es irgendwo auf der Straße gepiept. Können wir dann mal wieder zur Sache kommen? Können wir. Also, wo waren wir stehen geblieben? Na, dabei, dass der liebe Freddy uns bei den Bullen verpfeifen wollte. Aber ich wollte doch... Ach ja, stimmt. Und dass dann alles rauskommen würde. Und das ehrbare Leben mit einem Schlag vorbei wäre. Also gut. Ihr habt gewonnen. Na, also. Sehr schön. Dann sperr jetzt mal die Lauscher auf. Wir wollen wieder eine Liste von dir. Heute. Nach Feierabend. Und vielleicht wollen wir nächste Woche noch eine. Ich würde sagen, das sehen wir dann. Ihr seid solche Ratten. Du warst doch früher selber mal eine. Und auf eine Art bist du es auch heute noch. Immer eine Ratte, immer eine Ratte. Hey, Jakob, bist du irgendwann mal fertig mit Rauchen? Der Chef fragt schon nach dir. Ja, ich komme sofort. Musste Winnie was im Kühlhaus helfen, der hat's mit dem Rücken. Ah, du hast wieder Besuch. Ihr beiden wart doch schon letzte Woche da, oder? Och, Ja, das waren wir. Wollten aber gerade gehen. Genau. Also, bis dann, Jakob. Wir sehen uns nachher am Fluss. An der üblichen Stelle. Ja. Und kann der Herr es jetzt vielleicht einrichten, weiterzuarbeiten? Ja, natürlich. Entschuldigung. Empfehlungsschreiben aus Amerika. Oh, das war knapp. Was meint ihr? Hier geht doch etwas nicht mit rechten Dingen zu, oder? Dieser Kellner Freddy scheint Dreck am Stecken zu haben. Und warum nannte sein Kollege ihn Jakob? Und was führen die anderen beiden Männer im Schilde? Karl ging das zufällig mit angehörte Gespräch während des gesamten Mittagessens nicht aus dem Kopf. Er war hinter den Mülltonnen vor Angst fast im Boden versunken. Seinen Eltern erzählte er vorsichtshalber nichts von seinem Erlebnis. Seine Mutter würde bestimmt sagen, er solle sich nicht in anderer Leute Angelegenheiten einmischen. Und sein Vater käme bestimmt wieder mit Karls blühender Fantasie. Für so etwas hatte er als Mathematikprofessor keinen Sinn. Aber Tim, Klößchen und Gabi mussten von dem Vorfall erfahren. Sobald die Viersteins das Restaurant nach 3 Stunden verlassen hatten, schickte Karl seinen Freunden im Freibad umgehend eine weitere Nachricht. Treffpunkt Schuppen. Sofort. Ja, und jetzt bin ich hier. Das klingt ja unglaublich spannend. Ja. Mega. Da wäre ich gern dabei gewesen. Oh, ich weiß nicht. Was, wenn die Typen dich entdeckt hätten? Das stelle ich mir mal lieber nicht vor. Ist ja auch nicht passiert. Zum Glück. Ja. Okay, was haben wir? 2 komische Typen, die höchstwahrscheinlich keine weiße Weste haben. Also kriminell sind. Solange das aber nicht bewiesen ist, haben wir nur einen Verdacht, würde mein Vater jetzt sagen. Absolut richtig. Was noch? Die Typen wollen eine Liste von diesem Kellner. Den sie anscheinend von früher kennen. Sie sagten sowas wie, du warst doch mal einer von uns oder so ähnlich. Und dass er mal ein schwerer Junge war und gesessen hat. Was immer das heißen soll. Also, ein schwerer Junge bin ich auch. Ja. Du tust aber auch alles dafür, dass das so bleibt. Bei der Menge Schokolade, die du in dich reinstopfst. Hast du die denn schon wieder her? Na, eben im Schwimmbad gekauft, damit ich besser denken kann. Wollt ihr wissen, was die Kerle mit schwerer Junge gemeint haben? Klar, ja, sag schon los. Schwere Jungs sind Gangster, Gauner, Ganoven. Und dass der Kellner mal gesessen hat, bedeutet, er war im Gefängnis. Was du alles das weißt. Das habe ich auch schon vermutet, ja. Es hat eben seine Vorteile, wenn der Vater Kriminalkommissar ist. Die Männer nannten den Kellner Freddy, aber der Kollege sagte Jakob. Dann ist Freddy wahrscheinlich sein richtiger Name. Ja. Und im Restaurant gibt er sich als Jakob aus. Ob das mit diesem Empfehlungsschreiben zu tun hat? Das hast du doch erzählt, Karl. Dass die Typen gesagt haben, schon vergessen, wer dir das besorgt hat. Das könnten die doch gewesen sein. Stimmt. Was ist ein Empfehlungsschreiben? Damit empfiehlt dich ein Chef dem nächsten. Meine Mutter hat mal eins bekommen. Kurz nachdem mein Vater... Also, als sie wieder ganztags arbeiten gehen musste. Alles okay, Tim? Ja, alles gut. Wenn die beiden Kerle diesem Freddy die Empfehlung besorgt haben, dann können wir davon ausgehen, dass das Schreiben gefälscht ist. Ja. Das ist unsere Vermutung. Klingt aber einleuchtend. Dann passt doch alles zusammen. Lass hören, Klößchen. Die zwei Männer sind Gangster und erpressen den Kellner. Der war früher nämlich auch ein Ganove. Wenn er ihnen nicht wieder diese komische Liste gibt, lassen sie ihn hochgehen. Und er verliert seine Arbeit im Restaurant. Gut kombiniert. Ja. Danke. Ich sag doch, mit Schokolade kann ich besser denken. Dann wissen wir ja, was wir heute Abend machen. Was? Was machen wir denn? Wir finden raus, wann das Restaurant schließt und folgen dem Kellner zu dem Treffpunkt der Ganoven. Okay. Und dann? Schauen wir, was passiert. Wir beide Klößchen stehlen uns aus dem Internat. Und Gabi und Karl müssen sich unbemerkt bei ihren Eltern rausschleichen. Ich bin dabei. Ich auch. Karl? Ich auch. Und Oskar sowieso. Sehr gut. Was machst du, Tim? Ich finde raus, wann das Restaurant zumacht. Ah, hier. Heute wegen des Feiertags um 22 Uhr. Ja, ganz schön spät. Stimmt. Ach was, morgen ist doch frei. Langes Wochenende. Hallo, ich habe mittags einen Schwimmwettkampf. Ja, eben. Mittags. Na? Wir machen's. Ja, ob ich mich um 9 oder 10 rausschleiche, ist ja nun auch egal. Ja. So wollen wir dich hören, Karl. Also dann um 5 vor 10 an der Ecke Lilienchaussee und Losestraße. Alles klar. Es war kurz vor 21 Uhr, als sich Tim und Klößchen, in dunkle Sachen gekleidet, aus dem Adlernest stahlen. So hieß das Zimmer, das sie im Internat der Millionenstadt gemeinsam bewohnten. Es gab auch noch die Bärenhöhle, die Grotte, den Wigwam, Onkel Toms Hütte und etliche andere Schlaf- und Wohnräume, allesamt im zweiten Stock des alten Haupthauses der Schule gelegen. Tims Vater war vor 2 Jahren bei einem Unfall gestorben, wovon er seinen TKKG-Freunden bisher aber nichts erzählt hatte. So lange kannte er die anderen schließlich noch nicht. Seine Mutter wohnte am anderen Ende der Stadt in einer nicht besonders ansehnlichen Plattenbausiedlung und hatte oft ein schlechtes Gewissen, ihren Sohn auf ein Internat geschickt zu haben. Aber eine gute Schule war wichtig. Und Tim hatte wegen hervorragender Noten ein Stipendium bekommen. So entfiel das teure Schulgeld und seine Mutter wusste, dass ihr Sohn dort in besten Händen war. Was ist? Ich habe vergessen, Schokolade mitzunehmen. Das glaube ich jetzt nicht. Los, weiter. Dann kann ich aber nicht so gut denken. Du sollst jetzt auch nicht denken. Du sollst dich mit mir hier rausschleichen. Und jetzt komm endlich. Aber nur unter Protest. Von mir aus. Klößchen wohnte im Internat, weil seine Eltern oft beruflich verreisen mussten. Seinem Vater gehörte eine Schokoladenfabrik, wodurch Klößchen immer einen ordentlichen Vorrat an Naschwerk hatte. Sag mal, was machen wir eigentlich, wenn die Haupttür abgeschlossen ist? Dann suchen wir uns eine andere. Sieh an, sieh an. Aus dem Schatten der Treppe trat Dr. Freund. Guten Abend. Der Direktor des Internats. So spät noch unterwegs, die Herrschaften? Zu dumm, dass ausgerechnet er heute Nachtwache haben musste. Ich höre. Wegen des verlängerten Wochenendes waren die meisten Schulbewohner zu ihren Familien nach Hause gefahren. Auch viele Lehrer. Wir haben draußen was vergessen. Bei unseren Fahrrädern. Ja, genau. So. Was denn? Naja, also... Und so hatte der Schulleiter höchstpersönlich die Nachtaufsicht des Eingangsbereiches übernommen. Eure Namen? Tim Carstens. Willi Sauerlich. Aber meine Freunde nennen mich Klößchen. Klasse. 5B. Ah, 2 Frischlinge also. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Erstens, ihr versucht weiter, mir diesen Bären mit euren Fahrrädern aufzubinden. Dann gibt es Hausarrest für die nächsten 4 Wochenenden. Oder? Oder zweitens, ihr macht sofort kehrt, verkriecht euch in eure Betten und bleibt dort bis morgen früh. Dann würde ich von weiteren Konsequenzen absehen. Wir nehmen zweitens. Ja, das hätte ich an eurer Stelle auch gemacht. Also dann... Gute Nacht, meine Herren. Gute Nacht. Nacht. Zurück im Adlernest platzte Tim der Kragen. So ein Mist. Und was nun? Probieren wir es woanders? Das können wir nicht machen. Wenn ihr uns nochmal erwischt, gibt's richtig Ärger. Wir müssen den anderen Bescheid sagen. Die Aktion ist abgeblasen. Willst du Gabi oder Karl anrufen? Ja. Mir egal. Karl! Gabi? Oh, ein Glück. Du bist noch zu Hause. Karl? Ja, Klößchen hier. Die Aktion ist abgeblasen. Nee, wir können nicht kommen. Der Direx hat uns erwischt. Keine Ahnung, was jetzt. Die Listenübergabe findet dann wohl ohne uns statt. Du kannst dich wieder hinlegen. Ach, Moment, Karl. Denkst du dran, dass wir morgen eine Übernachtungsparty mal mit zu Hause machen? Ja, finde ich auch doof. Aber nützt ja nichts. Morgen Abend dann um 7 bei Klößchen? Übernachtungsparty? Entschuldigung, hätte ja sein können. Bring Schlafsack und Isomatte mit. Nee, nur das Übliche. Alles Weitere besprechen wir dann. Bis morgen. Und viel Glück bei deinem Wettkampf morgen Mittag. Tschüss. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Mit unserer Beschattungsaktion. Und genau deshalb werde ich morgen Vormittag eine kleine Einkaufstour in der Stadt machen. Was willst du denn kaufen? Chips und Schokolade für die Übernachtungsparty habe ich bei meinen Eltern schon gebunkert. Ich kaufe ein Seil. Hä? Wozu das denn? Damit können wir demnächst durchs Fenster abhauen. Nochmal passiert mir sowas nicht. Geht auch eine Strickleiter? Was denn? Oh, Klößchen. Wenn's dich nicht gäbe, müsste man dich ja finden. Am nächsten Abend um 7 trafen sich Tim, Karl, Klößchen und Gabi in der Villa Sauerlich. Der Herr Sohn und seine Freunde. Wie schön, euch zu sehen. Guten Abend, Papst. Guten Abend, Herr Sauerlich. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Oskar war natürlich auch dabei. Er freut sich. Das sehe ich. Kommt rein. Herr Georg, wir sind gleich abfahrbereit. Oh Mann, nicht schlecht. Oh, ihr habt einen Pool? Oh, den hätte ich auch gerne. Ist nur im Moment leider im Eimer. Das Haus von Klößchens Eltern hatte unendlich viele Zimmer. Es gab einen riesigen Garten und sogar einen Swimmingpool. Ja, die Filteranlage hat gestern den Geist aufgegeben. Somit ist der Pool leider unbenutzbar. Aber am Montag kommt eine neue. Oh, schade. Du bist doch heute Mittag erst geschwommen. Sie kriegt den Hals einfach nicht voll. Musst du gerade sagen. Gabi schwimmt im Verein und hatte heute einen Wettkampf. Ach, interessant. Und? Welcher Platz? Der 4. Ist doch gut. Naja, geht so. Ich war mit meinen Gedanken woanders. Normalerweise mischt sie ganz vorne mit. Schwimmen mag ich auch gerne. Muss ein bisschen auf mein Gewicht achten. Aber neuerdings habe ich den Crosstrainer für mich entdeckt. Sehr gute Sache das. Nur wird dieses technische Wunderwerk bei Zeiten in die Garage wandern, wie so manches andere Sportgerät. Oh, Mama, hallo. Erna, bist du doch noch fertig geworden? Nein, ich stehe noch oben im Ankleidezimmer. Der war nicht schlecht, mein Schatz. Nicht schlecht. Guten Abend, Kinder. Mein Mann und ich sind leider schon sehr spät dran. Hallo. Guten Abend, Frau Sauerlich. Ach, und der liebe Oswald ist auch dabei. Wie schön. Er heißt Oskar. Ja, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Dann bitte ich dich nur darauf zu achten, dass er nicht unsere Teppichfransen anknabbert und keinen Dreck aus dem Garten ins Haus bringt. Mama. Ja, Frau Sauerlich, ich werde aufpassen. Wir müssen dann auch los. Heute ist unser 15. Hochzeitstag, müsst ihr wissen. Oh. Ach ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, auch von uns. Ja, alles Gute. Glückwunsch. Danke, Kinder. Zur Feier des Tages gehen wir mit Freunden in den Lilienhof zum Essen. Es kann spät werden. Lasst euch Zeit, wir kommen schon zurecht. Soll Georg zwischendurch mal vorbeischauen? Unser Chauffeur. Nö, alles gut. Sehr schön. Im Kühlschrank steht Abendbrot bereit. Eine Rohkostplatte. Oh, lecker, Mama. Toll. Sehr nett. Und im Keller steht auch noch was. falls ihr noch späten Hunger bekommt. Super, Papst. Ich denke, die Rohkostplatte wird genügen. Kinder müssen sich gesund ernähren. Und Erwachsene auch, nicht wahr, Hermann? Ja, ja, natürlich, Erna, selbstverständlich. Können wir denn dann? Wir können. Habt einen schönen Abend, Kinder. Ihr auch, bis später. Ja. Tschüss. Schönen Abend. Wiedersehen. Viel Spaß, ihr vier. Entschuldigung. Ihr Fünf. Und denkt bitte an unsere Teppiche. Oh ja, Mama. Auf jeden Fall. Machen wir. Tschüss. Tschüss. Adieu. Oh. Nicht unanstrengend, deine Mutter. Findest du? Ja, total. Sie übertreibt's manchmal mit ihrer gesunden Ernährung und ihrem Ordnungsfimmel. Aber sonst ist sie in Ordnung. Ach, ja. In diesem Moment tat Oskar genau das, was er nicht sollte. Oskar! Kommst du wohl da weg? Lass sofort die Teppichfransen in Ruhe! Oh nein. Das gibt Ärger. Tut mir leid, Klößchen. Aber meine Eltern sind bestimmt versichert. Dann kriegt ihr bald einen neuen Teppich. Ach was, Schwamm drüber. Das streichen wir nachher mit einer Bürste glatt und dann passt das schon. Danke. Da bin ich aber erleichtert. Kein Ding. Willst du nicht mal ans Telefon gehen? Vielleicht sind es deine Eltern. Die sprechen auch auf die Mailbox. Machen sie immer. Kommt, wir gehen nach oben in mein Zimmer. Gut. Oh, aufgelegt. Waren anscheinend nicht deine Eltern. Dann war es auch nicht wichtig, sagt mein Vater immer. Kommt rein. Oh, wow, schick. Und sogar mit eigenem Bad. Mhm. Gleich zum Adlern ist ein Palast. Mach deinen Platz, Oskar. Ja, aber viel langweiliger. Breitet euch einfach irgendwo aus. Ach so. Geschafft. Sag mal, wusstest du, wohin deine Eltern zum Essen gehen? Nö, wieso? Die gehen ständig irgendwo hin. In den Lilienhof. Na, klingelt's? Klößchen. Telefon! Natürlich. Das ist das Restaurant, wo unser falscher Kellner arbeitet. Ganz genau. Ja. Ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes denken. Bestimmt bin ich deshalb so schlecht geschwommen. Wahrscheinlich sogar. Ich hab da so eine Theorie. Vielleicht ist das aber auch alles Unsinn. Lass hören. Am besten, du fasst nochmal alles zusammen. Also, die beiden Typen, die ich belauscht habe, erpressen den Kellner, den sie von früher kennen. Er war ein schwerer Junge, also kriminell. Da liegt nahe, dass seine alten Freunde auch Ganoven sind. Sie haben ihm ein Empfehlungsschreiben besorgt und das ist wahrscheinlich gefälscht. Ohne dieses Schreiben hätte der Kellner wahrscheinlich keine Arbeit bekommen, weil er früher mal gesessen hat, also im Gefängnis war. Sie wollen eine Liste von ihm. Wenn er sie ihnen nicht gibt, erzählen sie seinem Chef von seiner Vergangenheit. Und dann würde er rausfliegen. Welche Art von Liste könnte der Kellner seinen Gangsterfreunden also geben? Keine Ahnung. Ich hab vielleicht eine, aber erzähl mal weiter. Ja. Erinnert ihr euch an die Einbruchserie vom letzten Wochenende? Klar. Wir haben gestern, als du weg warst, drüber gesprochen. Was haben die Einbrüche mit der Liste zu tun? Die Einbrüche fanden Freitag und Samstagabend statt. Insgesamt 6 Stück, 3 pro Abend. Immer zwischen 8 und 11 Uhr. Die Hausbesitzer sind alle reich und wohnen in der Villengegend. Und sie waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Dort kamen sie erst nach 11 wieder an. Wo könnten sie also alle gewesen sein? Im Lilienhof! Volltreffer! Ist ja ein Ding. Das heißt, dass die berühmte Liste eine Namensliste mit Gästen aus dem Lilienhof ist. Weil man ja immer seinen Namen angeben muss, wenn man einen Tisch reserviert. Natürlich! Ganz genau! Ja! Und alle Leute auf der Liste haben dort zwischen 8 und 11 gegessen. Richtig. Am Freitag und Samstag schließt das Restaurant nämlich erst abends um 11. Dann erpressen die Gangster den Kellner, damit er ihnen die Gästeliste gibt. Und dann finden sie raus, wo die Leute wohnen. Und suchen sich die teuersten Adressen raus. Bingo! Wir haben das Rätsel gelöst, Leute. Super kombiniert, Karl. Wirklich? Danke. Ja, echt. Gut gemacht. Oh Mann, dieses blöde Telefon. Oh nein. Was ist, Gabi? Alles in Ordnung? Was hast du? Habt ihr vergessen, wo Klößchens Eltern heute Abend sind? Oh nein. Im Lilienhof. Klingelte vielleicht deshalb bei Sauerlichs ununterbrochen das Telefon? Weil die Gangster rausfinden wollten, ob auch wirklich niemand zu Hause war und sie freie Bahn für einen Einbruch hatten? Vielleicht war alles aber auch nur blinder Alarm. Die TKKG-Freunde wollten trotzdem auf Nummer sicher gehen. Was sollen wir in der Garage? Na, nach Sachen suchen, mit denen wir das Haus einbruchsicher machen können. Habt ihr keine Alarmanlage? Hat hier im Villenviertel doch bestimmt jeder. Die funktioniert nicht. Nächste Woche will jemand kommen und sie reparieren, sagt mein Vater. Na toll. Wie den Filter vom Pool. Genau. Meine Eltern haben hier gerade überall ein bisschen Baustelle. Die Einfahrt soll auch gemacht werden. Deshalb liegen die ganzen Steine darum. Verstehe. Wir sollten deinen Vater anrufen, Gabi, und ihm die ganze Sache erzählen. Der hat heute seinen Skatabend mit ein paar Kollegen. Außerdem haben wir keine Beweise, nur ein Verdacht. Ja, leider. Was ist mit dem Fußballtor da? Was soll damit sein? Wir könnten das Netz abmachen und irgendwo befestigen. Dann laufen die Einbrecher da rein, falls sie kommen sollten. Ja, vielleicht an einer Zimmerdecke. Ja. Und dann lassen wir es fallen und die Gangster verheddern sich darin. Ja, klar. Wir hätten das Seil mitnehmen sollen. Was für ein Seil? Tim und ich haben heute im Baumarkt ein Seil gekauft. Damit können wir demnächst aus dem Adlernest abhauen und laufen nicht wieder einem Lehrer in die Arme. Mhm. Klößchen hat vorsichtshalber aber noch eine Strickleiter mitgenommen, falls das mit dem Abseilen für ihn zu schwierig ist. Maximales Ergebnis mit minimalem Aufwand. Damit komme ich sehr gut zurecht. Mit dem Seil hätten wir die Einbrecher fesseln können, nachdem sie sich im Netz verfangen haben. Ihr habt zu viele Filme geguckt. Wenn hier heute wirklich Einbrecher auftauchen, sollten wir zusehen, dass wir ihnen nicht zu nahe kommen. Ja, auf jeden Fall. Also, auf keinen Fall. Stimmt auch wieder. Was machst du überhaupt mit einem Fußballtor, Klößchen? Du magst doch Sport genauso gerne wie Einbrecher die Polizei. Meine Mutter meinte vor ein paar Monaten, ich könnte ein bisschen Bewegung vertragen. Und? Wie oft hast du es benutzt? Einmal. Aber immer nur daneben geschossen. Lasst uns das Netz für alle Fälle abmachen und mit reinnehmen. Groß genug ist es ja. Alles klar. Los, helft mir mal. Nee, sonst eignet sich hier gar nichts zum Einbruch sicher machen. Die ganzen Sportgeräte von deinem Vater können wir vergessen. Ja. Auf jeden Fall sollten wir machen, dass wir wieder ins Haus kommen. Weil wenn unser Verdacht richtig ist... Vielleicht liegen wir ja falsch. Und dann machen wir uns einfach einen schönen Abend. Hey, wir haben Chips, Schokolade und ein Netz. Der Abend ist gerettet. Vergiss die Rohkostplatte nicht. Mittlerweile war es dunkel geworden. Und Tim, Karl, Klößchen und Gabi beeilten sich, das Fußballnetz anzubringen. Sie hatten sich für die Kellertreppe entschieden und banden die eine Netzseite an den Treppenstreben fest. Auf der anderen Seite benutzten sie die Nägel von zwei Bildern, die sie kurzerhand abgehängt hatten. So, fertig. Sieht doch ganz gut aus. Ja, nicht schlecht. Wie lassen wir es auf die Gangster fallen? Wenn wir an der Kordel hier ziehen, fliegen die Nägel in der Wand raus und die Typen sind eingewickelt. Zumindest halb. Allerdings besteht dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass deine Eltern Löcher in der Wand haben, Klößchen. Ach, das macht nichts. Das können die Handwerker dann direkt mitmachen. Ich wollte nur darauf hinweisen. Vielleicht brauchen wir das Netz ja auch gar nicht. Genau. Aber spannend wär's schon. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich brauche jetzt eine Tafel Schokolade. Da wär ich dabei. Ich würde die Chips nehmen. Und ich ein paar Möhrensticks von der Rohkostplatte. Echt? Und Chips. Und Schokolade. Na dann, ab nach oben. Ja, los. Mau, Mau. Oh, nee, ne? 22:10 Uhr. Das war jetzt das fünfte Mal. Die TKKG-Freunde vertrieben sich die Zeit mit Kartenspielen. Zur Sicherheit hatten sie im kompletten Erdgeschoss die Rollläden runtergelassen. Ob die Einbrecher noch kommen würden? Die Einbrecher kommen auch nicht. Sei froh. Je später es wurde, desto unwahrscheinlicher war das. Oder auch nicht. Was war das? Ich würde sagen, da hat jemand eine Scheibe eingeschlagen. Ich glaube, unten. Im Keller. Ruhig, Oskar. Es geht los, Leute. Sie sind da. Oh nein. Shit. Ich rufe meinen Vater an. Oder vielleicht direkt die 110? Die kommt danach, wenn er nicht rangeht. So ein Mist. Was ist? Kein Netz. Oh nein. Handynetz gibt's nur auf der Terrasse. Was? Tut mir leid. Aber wie sollen wir denn jetzt Hilfe rufen? Übers Festnetz. Würde mich nicht wundern, wenn die Einbrecher draußen das Telefonkabel durchgeschnitten haben. Oh. Einer könnte sich rausschleichen und mit dem Rad die Polizei holen. Das könnte ich übernehmen. Mit dem Rennrad bin ich am schnellsten. Ich finde, wir sollten zusammenbleiben. Ich auch. Du bist der Einzige, der Judo kann, Tim. Wir brauchen dich hier. Mhm. Dann muss einer runter auf die Terrasse und von dort aus die Polizei anrufen. Ich habe eine Taschenlampe dabei. Wir gehen gemeinsam nach unten. Einer für alle, alle für ein. Die drei Musketiere. Sehr gutes Buch. Und mit D'Artagnan waren sie sogar vier. Wie wir. Du bist so ein Nerd, Karl. Wieso? Weil ich ab und zu mal ein Buch Hallo. Lese? Also ich... Wir müssen runter. Jetzt, auf der Stelle. Auf Zehenspitzen schlichen die vier nach unten. Oskar ließen sie vorsichtshalber in Klößchens Zimmer. Nicht, dass er sie durch aufgeregtes Bellen noch verriet. Als erstes schloss Tim die Verbindungstür zwischen Keller und Haus ab. Der Schlüssel steckte zum Glück. Jetzt mussten sie im Wohnzimmer den elektrischen Rollladen zur Terrasse wieder hochfahren. Dabei konnten sie nur hoffen, dass die Einbrecher dies nicht hörten. Aber es klappte. Und die TKKG-Freunde standen auf der stockdunklen Terrasse der Villa Sauerlich. Zum Glück hatte Tim eine Taschenlampe. Habt ihr keinen Bewegungsmelder im Garten? Wahrscheinlich ist der auch kaputt. Also eigentlich funktioniert das Licht im Garten. Meine Mutter hat nämlich ziemliche Angst vor Einbrechern. Dann haben die ihn bestimmt kaputt gemacht. Tim leuchtete nach oben an die holzgetäfelte Terrassendecke. Yep, der ist hin. Der Bewegungsmelder war herausgerissen worden und baumelte nur noch an einem von drei Kabeln. Der da auch. Bei dem Melder am Giebel des Hauses war es genauso. Mist. Und jetzt? Rufe ich erstmal die Polizei an. Die ist wahrscheinlich schneller hier als mein Vater von seinem Skatabend. Ah, hier habe ich Netz. Ein Glück. Oh Gott. Hallo? Hier ist Gabi Glockner. Genau, die Tochter vom Kommissar. Mann, ist das aufregend. Die Kerle werden bald bemerken, dass die Kellertür abgeschlossen ist. Dann werden sie wieder in den Garten klettern. Sie haben das Gitter vom Kellerfensterschacht gehoben. Da liegt es. Und dann müssen sie in den Schacht geklettert sein und haben das Fenster eingeschlagen. Ja. Die Polizei kommt in ungefähr 8 Minuten. Erst? Dann sind die Einbrecher vielleicht schon wieder weg. Es ist unglaublich viel zu tun heute Nacht. Wir sollen uns vom Haus entfernen und zu den Nachbarn gehen. Freunde, ich habe eine Idee. Du hast doch von den Bauarbeiten in eurer Auffahrt erzählt, Klößchen. Da liegen doch überall Steine rum. Ja, und? Zwei von uns legen das Gitter leise wieder auf den Kellerschacht. Die anderen beiden holen so viele Steine, wie sie können, und die packen wir aufs Gitter. Dann können die Typen weder zur Kellertür raus, noch aus dem Schacht klettern. Oder gibt es eine Kellertür in den Garten? Nö, gibt's nicht. Eine super Idee, Tim. Danke. Aber die Polizei... Die Polizei will die Einbrecher fassen, Gabi. Und wenn sie eben nicht sofort hier sein kann, müssen wir dafür sorgen, dass die Kerle nicht abhauen. Los, du und Karl, ihr legt das Gitter auf den Schacht und Klößchen und ich holen die Steine. Na, macht schon. Ist gut. Alles klar. Komm mit. Ich komme. Auf drei? Auf drei. Psst, Moment. Stimmt, da haben wir richtig fett abgesagt. Vielleicht sollten wir einfach abhauen und gut ist. Nein? Wir gucken oben nochmal, ob da was geht. Wenn nicht, machen wir die Dinge. Jetzt, Gabi. Eins, zwei. Hey, was wird das? Was ist los? Los, wir müssen uns auf das Gitter stellen. Was? Wir haben das Gitter auf den Schacht gelegt. Was? Nun mach schon. Gut. Schmeiß sie da runter. Geht sofort zur Seite, ihr Zwerge. Sonst werdet ihr mich kennenlernen. Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen, Sie mieser Gauner. Gabi, Mensch. Lass sie an den Füßen. Versuch es mal. Oh nein. Warte, du freche Göre, dir werde ich zeigen. Während sich der zweite Einbrecher zu dem ersten in den Kellerfensterschacht zwängte, bogen plötzlich Tim und Klößchen um die Ecke. Sie schoben eine Schubkarre voller Pflastersteine vor sich her. Da seid ihr endlich! Das wurde aber auch Zeit! Bitte Ruhe! Wisst ihr, wie viele Steine das waren? Gefühlte 1000! Los, gib die Steine auf das Gitter! Ja! Die Einbrecher sind im Schacht! Beeilung! Okay, also bei drei geht ihr vom Gitter. Klößchen, bereit? Bereit! Eins, zwei, drei! Ehe die Gangster sich versahen, lagen an die 80 Pflastersteine auf dem Kellergitter. Noch dazu hatten sich die beiden derartig in dem engen Schacht verkeilt, dass sie nun weder vor noch zurück konnten. Die Polizei! Endlich! So ein Glück! Wie aufs Stichwort stürmten drei uniformierte Polizisten und ein Mann in Zivil in den Garten. Gabi! Papi! Kommissar Glockner! Oh. Das war buchstäblich Rettung in letzter Sekunde. Die Polizeileitstelle, bei der Gabis Notruf eingegangen war, hatte sofort Kommissar Glockner verständigt. Der war augenblicklich in sein Auto gesprungen und zeitgleich mit seinen Kollegen bei der Villa Sauerlich eingetroffen. Mit vereinten Kräften räumten die Polizisten die Steine vom Kellerschachtgitter und nahmen die beiden verdutzten Ganoven in Empfang. Vorwärts, ihr Vögel! Der Weg! Jetzt ist Schluss mit der Einbrecherei! Ich hab nichts verbrochen! Tja, das war's dann wohl für die Kellerhasselbande. So kann's gehen. Du kennst die Typen? Natürlich. Das sind Mucki Strassner und Wolle Grambeck, die beiden Köpfe der Hassel. Sind seit Jahren überall in Deutschland auf Einbruchtour. Immer mit wechselnden Helfern. Und fast immer steigen sie durch den Keller in die Häuser ein. Deshalb Kellerhasselbande. Verstehe. Bisher konnten die Kerle nach jedem ihrer Raubzüge unerkannt entkommen. Es gab nicht die geringste Spur. Nur einen von ihnen hat man irgendwann geschnappt. Einen dritten Mann namens Freddy. Der Kellner aus dem Lilienhof. Ja. Ihr wisst ja gut Bescheid. Woher? Das erzählen wir dir später. Dieser Freddy wurde also verhaftet? Ja, er hat als Fahrer für die Kellerasseln gearbeitet und ihren Fluchtwagen gesteuert. Dafür ist er ein halbes Jahr ins Gefängnis gewandert und anschließend auf Bewährung freigekommen. Und was wird jetzt aus ihm? Muss er wieder ins Gefängnis? Bestimmt. Oder, Kommissar? Tja, mit Sicherheit nicht so lange wie seine Kumpane, aber eine Weile schon. Schließlich hatte er ein Jahr Bewährung. Was heißt das? Na, er musste sich bewähren. Das heißt, zeigen, dass er keine krummen Dinger mehr macht. Ah. Ein Jahr lang, aber das ist ihm leider nicht gelungen. Aber die beiden anderen haben ihn noch erpresst? Ja. Ich hab selbst gehört. Das musst du morgen auf dem Revier alles zu Protokoll geben, Karl. Und die anderen auch. Alles, was ihr wisst. Ah, okay. Vielleicht kriegt Freddy ja mildernde Umstände, weil er anscheinend unter Druck gesetzt wurde. Dann muss er nur ein paar Monate hinter Gitter. Vielleicht aber auch gar nicht. Ich würde es ihm wünschen. Ich auch. Ja, ich irgendwie auch. Woher wissen Sie das denn eigentlich alles, Herr Glockner? Tja. Also, dass der Kellner als Fahrer für die Asseln gearbeitet hat und im Gefängnis saß. Genau, und wie habt ihr ihn gefunden? Denn anscheinend habt ihr das ja. Tja, die Polizei ist nicht untätig. Wir haben alle Leute, bei denen am letzten Wochenende eingebrochen wurde, vernommen. Und alle waren im Lilienhof Essen. Erst heute haben wir die letzte Aussage bekommen und dann hat sich der Kreis geschlossen. Wir haben den Kellner verhört und irgendwann hat er ausgepackt. Allerdings erst vor einer Stunde. Da waren die Kellerhasseln schon längst wieder unterwegs. Ja. Die Kollegen mussten alle Häuser überprüfen, deren Besitzer heute Abend im Lilienhof waren. Und als dein Anruf kam, Gabi, war schon eine Streife auf dem Weg hierher. Weil Sauerlichs ja auch auf der Reservierungsliste standen. Ah, ich selbst hatte ja frei und war beim Skatspielen. Sonst wäre es bestimmt noch ein bisschen schneller gegangen. Ganz bestimmt, Papi. So, und jetzt sollten wir mal ins Haus gehen. Ja, und Frau Sauerlich werden bestimmt schon auf dem Weg hierher sein. Eine Streife hat im Restaurant allen Geschädigten, bei denen heute Abend eingebrochen wurde, Bescheid gesagt. Na, das wird was werden. Meine Mutter regt sich bestimmt super auf. Ja. Davon kannst du ausgehen. Und wenn sie erst die angeknabberten Teppichfransen sieht... Oh, hör bloß auf. Oh. Oskar? Oh nein, Oskar! Den hatte ich völlig vergessen. Ich auch. Der Arme. Wo ist er? Oben in meinem Zimmer. Ich gehe schnell hoch und erlöse ihn. Halt! Was? Wir müssen noch was ganz Wichtiges tun, bevor meine Eltern zurückkommen. Na? Wir müssen ganz schnell das Gemüse von der Rohkostplatte aufessen, sonst ist meine Mutter richtig sauer. Oh. Lilly, bist du da? Geht es dir gut? Ja, Mama, es geht mir gut. Nur die Rohkostplatte haben wir leider noch nicht geschafft. Hermann, was alles in der Welt geht hier vor? Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist schon sehr verwunderlich.